In der DVRK werden viele Reformlebensmittel für die Kinder entwickelt. Das Institut für Kinderernährung und Pflege der Akademie der Medizinwissenschaften entwickelte ein neues Babymilchpulver, das für die Entwicklung des Gehirns und das Wachstum der Babys sehr gut ist. Ein anderes Milchpulver weist gleichzeitige Effekte der Ernährung und der Heilung der Säuglinge auf. Das Vitamin D2, das das Wachstum der Kinder fördert, das Nährstoffpulver und das Kindernährpräparat für die Verbesserung des Gesundheitszustandes wurden neu entwickelt.